بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, das ist der zweite Unterricht inshallah ta'ala. Wir haben über Ahlus Sunna wal Jama'a gesprochen, über den Kufr in den Tawud und anderes. Und jetzt werden wir reden, was ist At-Tawhid? Ihr müsst wissen, dass der Tawhid drei Arten hat. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya und Tawhid al-Asma'i wa-Sifat. Wir werden erstmal den Tawhid, die drei Arten, erklären, bevor wir Tawhid erklären oder den Gegensatz von Tawhid. Tawhid al-Rububiyya, barakallahu fikum, ist der Tawhid, dass man Allah Azza wa Jal einzig und alleine macht in seinen Taten. Wie, dass er der Schöpfer ist, der Versorger ist, der leben lässt und sterben lässt, der Nutzen bringt und der Schaden abwendet. Allah Azza wa Jal sagt, sprich, wer versorgt euch vom Himmel und der Erde? Und wer hat die Macht über das Gehör und den Augen? Und wer macht das? Alaikum assalam wa rahmatullah. Und wer macht das? Bringt das Lebendige aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen hervor. Und wer kümmert sich um die Angelegenheiten? Sie werden sagen, Allah, sag, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Und viele Ayats. Das heißt, dieser Tawhid al-Rububiyya, haben wir viel darüber gesprochen, dass Allah einzig und allein in seinen Taten gemacht wird. Und diese Tawhid-Art haben die Mushrikin so eingestanden. Aber hat sie dies zu Muslimen gemacht? Nein. Jetzt kommt die zweite Art und das ist Tawhid al-Uluhiyya oder Tawhid al-Ibada. Tawhid al-Uluhiyya oder Tawhid al-Ibada. Und das ist der Tawhid, dass wir Allah Azza wa Jal einzig und alleine die Taten zuschreiben. Wenn wir beten, wenn wir fasten, dann direkt an Allah subhanahu wa ta'ala, aufrichtig, ohne ihm dabei was beizusein. Und das sind nicht nur die äußerlichen Taten, sondern auch die Taten des Herzens, wie Vertrauen, Liebe, Hoffnung und Zuwendung zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Taqwa und so weiter. Tayyib. Und es gibt viele Beweise für ein Tawhid al-Uluhiyya. Tayyib. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihnen ist nicht anderes befohlen worden, außer Allah einzig und alleine zu dienen im Dien und ihm gegenüber aufrichtig zu sein, das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Und das ist die richtige Religion, Surat al-Bayyinah. Und auch, barakallahu fikum, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam in Muslim, wer sagt, La ilaha illallah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, haruma maluhu wa dammuhu wa hisabuhu ala Allah. Wer sagt, La ilaha illallah, und er versteht das und setzt es um und macht Kufr in das, was neben ihm angebetet wird, sein Vermögen, sein Blut sind haram. Und seine Abrechnung ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch bei Muslim sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. Wer Allah trifft und er gesellt ihm nichts bei, geht ins Paradies. Und wer Allah Azza wa Jal trifft und er hat ihm was beigesellt, er geht in die Hölle, im Muslim. Die dritte Art ist At-Tawhid in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala und sein Wesen. Und das ist der Tawhid, dass du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden ist, an erster Stelle, dass er existiert und dass er ein Wesen hat, was gewaltig ist und ihn subhanahu wa ta'ala gebührt, Azza wa Jal, wie er es selber beschrieben hat. Und wenn wir sagen, er hat ein Wesen, dann sagen wir, sein Wesen ähnelt nicht das Wesen der Menschen. Und wir bestätigen das, was Allah für sich bestätigt hat. In seinem Buch und in der authentischen Sunna von dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, was er uns übermittelt hat, in Bezug auf seinen Namen, Eigenschaften und seinem Wesen. Ohne Ta'til, das heißt, ohne dass wir die Namen ablehnen. Wenn Allah sagt, er hat sich erhoben, dann sagen wir, Allah hat sich erhoben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat Augen, dann sagen wir, er hat Augen, aber diese Augen sind nicht wie die Augen der Menschen. Wenn er sagt, er hat Hände, dann hat er Hände, aber diese Hände sind nicht wie die Hände der Menschen. Wir sagen nicht, das stimmt nicht und lehnen das ab. Oder wir sagen, seine Eigenschaften sind wie die Eigenschaften der Menschen. Wir machen kein Tamthil. Und wir machen auch kein Tahrif, indem wir sagen, seine Hand oder seine Augen sind wie die, oder sagen wir, seine Hand bedeutet Macht oder Kraft. Versteht ihr? Oder wir fragen nicht, wie ist seine Hand, wie ist sein Wesen. Weil, warum sagen wir nicht wie? Was ich meine ist, wie, das heißt, um zu fragen wie, musst du ein Gleichnis haben. Sah? Oder etwas Ähnliches. Aber das gibt es nicht. Und Allah hat herabgesandt, dass nichts ihm gleich ist. Das heißt, wir kennen den Begriff Hand. Aber hat Allah Hand wie Mensch? Nein, weil er selber sagt, er ist niemandem gleich und niemals gleich. Aber er hat eben da eine Hand. Aber wie? Allahu A'lam. Glaub einfach daran. Na'am. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Shaitan kommt zu einem von euch. Und er sagt, wer hat das erschaffen und jenes erschaffen? Die Himmel und die Erde und dich. Bis er dazu kommt, und das ist die letzte Stufe, wer hat Allah erschaffen? Subhanallah. Dann sollt ihr Zuflucht suchen, nicht mehr darüber denken. Deswegen, Allah hat sich beschrieben. Und wer kennt sich besser als er, subhanahu wa ta'ala, selbst? Und dann sein Gesandter, weil er hat Offenbarung bekommen. Deswegen bestätige, was Allah sich selbst bestätigt hat und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Und negiere es nicht, yani lehne es nicht ab und beachte diese Regeln. Und sprich, sagt Allah, er ist einer, einer in seinem Wesen, in seinen Namen, in seinen Eigenschaften, in seinen Taten. Der Unabhängige, von dem alles abhängt. Er ist nicht geboren worden, noch hat er geboren und niemals wird ihm jemand gleich sein. Und es war ihm auch niemals jemand gleich. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Surat al-Ikhlas. Die Mushrikun kamen zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und gesagt, aus was besteht dein Herr? Wie ist er? Und dann hat Allah diese Surah herabgesandt. Das ist Allah. Wenn dich jemand fragt, wer ist Allah? Sag, Allah ist einer. Einer in was? Einer in allen drei Arten im Tauhid. طيب. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah sind die schönsten Namen, فَدْعُوهُ بِهَا, ruft ihn damit an. Und wehe denjenigen, die mit seinen Namen schlecht umgehen. يُلْحِدُون, yani entweder sie lehnen es ab oder vergleichen es mit der Schöpfung und so weiter. Allah wird sie für das, was sie tun, belangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, schau, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Warum habe ich gesagt, fragen wir nicht nach dem Wie? Weil Allah sagt, nichts ist wie ihm. Wir können uns nur was vorstellen, wenn wir ein Gleichnis haben. Sag, wenn ich dir sage Hand, gleich fällt dir ein, ah, Hand wie der Mensch. Wenn ich dir sage Fisch, dann weißt du, ah, der lebt im Wasser und der sieht ungefähr so aus, dann müssen die auch ungefähr dieselben Eigenschaften haben und dasselbe und so weiter. Aber er ist der Allhörende und Allsehende. Das bedeutet, nicht, dass man falsch versteht. Wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ähnelt nichts, müssen wir sagen, dass es Eigenschaften gibt, die auf jeden Fall Allah hat und die Menschen. Ja? Allah sieht und wir sehen. Aber Allah sein Sehen ist nicht wie das Sehen der Menschen. Allah sein Sehen ist vollkommen, der Mensch sieht nur begrenzt. Wir sehen nur in einer bestimmten Weite. Und manche sehen weiter und manche sehen weniger. Aber können wir sehen, was hinter dieser Wand ist? Nein. Allah sieht alles und jeden und gleichzeitig, subhanahu. Und genauso hört der Mensch eine gewisse, wie sagt man, von einer gewissen Weite. Kannst du hören, was auf dem Hermannplatz gerade ist? Man kann sagen, dass das Sehen und Hören von Allah uneingeschränkt ist. Ja, und Allah sei es vollkommen, er hört alles. Gleichzeitig, er hört alles. Achiv. Allah hört alles, weiß alles, kennt alles und hat alles erschaffen. Diese Sache ist deutlich für euch, deswegen gehen wir nicht so viel rein. Und wir werden jetzt inshallah ta'ala über das Gegenteil des Tauhid reden. Weil um eine Sache richtig zu kennen, muss man auch das Gegenteil kennen. Das Gegenteil des Tauhid. Wir reden über Ash-Shirk. Ein bisschen rein. Yani. Ash-Shirk ist in der Sprache genommen von Al-Musharak. Und das ist, dass einer, mehr als einer, Recht haben in eine Sache. Okay? Und islamisch gesehen bedeutet es, wenn wir sagen Schirk, dass man Allah ein Teilhaber macht, entweder in seiner Rububiyya oder in seiner Uluhiyya oder in seinen Namen und Eigenschaften. Oder auch, dass man Allah Azza wa Jal und jemanden anderes gleichstellt in denen Sachen, die nur speziell für Allah subhanahu wa ta'ala sind. Zum Beispiel, dass du sagst, dass Allah ist allhörend und der Mensch ist der Fulan Sheikh Sohn, er sieht auch alles. Ja, das ist, dass du Allah Azza wa Jal was beigesellt hast. Oder, dass du Sujud machst zu Allah und Sujud machst zu einem Sheikh. Oder, dass du sagst, dieser Sheikh bringt die Sonne am Tag. So hast du Allah was beigesellt. Und das ist der große Schirk. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen sagen wir, dass man, wenn man entweder einem ein Recht gibt oder in die Stufe stellt von Allah subhanahu wa ta'ala, was nur Allah azza wa jalla gebührt, so hat man Allah subhanahu wa ta'ala was beigesellt. Was Schirk sind zwei Sachen oder zwei Arten. Es gibt Al-Shirk al-Akbar, der große Schirk, und es gibt den kleinen Schirk. Manche Gelehrte haben gesagt, es gibt noch der verborgene Schirk. Aber das ist nicht unsere Sache, weil der verborgene Schirk kann groß und klein sein. Weiß jemand, ob einer betet yani nur für Allah oder er betet nur, damit die Menschen ihn sehen? Es gibt einen Unterschied. Wenn einer seine Ibadah nur für andere außer Allah macht, für uns sieht es aus, als würde er Allah als und alleine anbeten. Und es gibt, das ist der große Schirk. Und der kleine Schirk ist, dass manchmal passiert, dass der Muslim Augendienerei reinfällt. Aber hat er dasselbe Hukum wie der andere? Nein, deswegen reden wir nicht über diese Sache und überlassen das Allah. Ich wollte das nur erwähnen. Der große Schirk und der kleine Schirk. Wir fangen an mit dem großen Schirk. Das ist erstens die Sünde, die Allah niemals vergibt, wenn man so stirbt. Und Allah nimmt keine Tat an, wenn jemand diesen Schirk in sich trägt oder ihn praktiziert. Allah sagt, Allah wird es wahrlich nicht verzeihen, wenn man ihn was beigesellt. Doch verzeiht er das, was darunter ist, wen er will. Und wer Allah Azza wa Jal was beigesellt, so hat er eine gewaltige Sünde erworben. Surat An-Nisa, Vers 48. Das ist ungefähr die Übersetzung. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt wahrlich. Allah verzeiht es nicht, dass man ihm was beigesellt. Allah sagt, yushrak. Und dieser Schirk hier, yushrak, ist nekira, ist unbestimmt. Okay? Und diese Regel, wenn ein Wort unbestimmt kommt, dann hat es den Nutzen, dass es für die allgemeine Sache gültig ist. Deswegen haben einige Gelehrte gesagt, damit ist nicht nur der große Schirk gemeint, sondern auch der kleine Schirk, weil Allah hat unbestimmt geredet. Er hat nicht gesagt, der große Schirk oder der kleine Schirk, sondern allgemein. Und der Unterschied zwischen dem großen Schirk und dem kleinen ist, dass wenn man auf dem großen Schirk stirbt, dass man nie mehr aus der Hölle kommt. Und die Gelehrten, die gesagt haben, der mit dem kleinen Schirk stirbt, er ist ja Muslim. Er kommt zur Strafe, aber er wird inshallah rauskommen. Das war, was die gemeint haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ. Kuffar sind diejenigen, die sagen, wahrlich Allah ist der Messias, der Sohn von Maryam. Yani Isa. Und der Messias sagte, Ya Bani Israel, O Leute von Israel, oder Nachkommenschaft von Israel, dient Allah meinen Herrn und euren Herrn. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Wer Schirk macht, Allah hat ihm Al-Jannah haram gemacht, verboten. Seine Bleibe ist das Höllenfeuer und die Ungerechten haben keine Helfer. Das ist der Hukum. Wer großen Schirk macht, ist raus. Und wer so stirbt, so stirbt und nicht zurückkehrt zum Islam, er wird nie wieder aus der Hölle rauskommen, wenn Allah mich und euch bewahren. Und auch von den Urteilen ist, wer den großen Schirk macht, alle seine Taten sind ungültig, denn Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Az-Zumar, und wahrlich dir wurde offenbart und diejenigen vor dir, also den Propheten, wenn du Schirk begangen hättest, wären deine Taten alle ungültig und du würdest zu den Verlierern gehören. Allah sagt das zum Propheten und zu den anderen Propheten. Wenn ihr Schirk macht, dann werdet ihr verloren sein und alle eure Taten sind ungültig. Dann erst recht wir. Habt ihr verstanden? Und dann Al-Shirk, der große Schirk teilt sich in drei. Der Schirk in der Rububiyya, wie wenn man glauben würde, dass es jemand anderes gibt im Universum, der das Universum verwaltet oder ein Teil davon. Wie ich euch gesagt habe, zum Beispiel jemand sagt, sein Scheich bringt die Sonne oder bringt ihn die Wolken und so weiter und das Wasser. Das ist der Schirk in der Rububiyya. Dann gibt es den Schirk in der Uluhiyya, dass man eine Ibadah oder mehr einem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet. Dann der Schirk in den Namen und Eigenschaften, dass man jemanden nennt mit speziellen Namen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebühren und nur für ihn sind. Ja? Wie wenn man sagen, er ist der Gott, er ist der Allwissende. Es gibt welche, der nennt sich Doktor Allwissend. Doktor, das ist Schirk, das ist Schirk, wo? In den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Deutlich, das ist nur zusammenfassen. Dann gibt es den kleinen Schirk. Ja? Wenn derjenige den kleinen Schirk macht, so sagen die Gelehrten, er ist unter der Maschia von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch nach der richtigen Meinung. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, bestraft er ihn, und wenn er nicht will, lässt er ihn in Al-Jannah. Und wenn er ihn bestraft, dann wird er irgendwann mal, wenn er auch in der Hölle war, wieder rauskommen und in Al-Jannah eingehen. Denn er wird nicht ewig bleiben, wenn er diese Sache macht. Aber Allah warnt gewaltig vor dieser Sache. Das Wort klein soll euch nicht verirren oder soll euch nicht dazu bringen, dass ihr denkt, das ist eine kleine Sünde. Nein, das gehört zu den Gewaltigen. Und der kleine Schirk teilt sich in zwei. Der kleine Schirk, der deutlich ist, wie jemand erschwört auf einen anderen außer Allah. Er sagt, ich schwöre auf meine Mutter, ich schwöre auf mein Brot, ich schwöre auf meine Kinder. Das ist bekannt. Oder er sagt, was Allah will und du. Deswegen sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam bei Ahmad wa Abi Dawud und der Hadith ist sahih, man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Wer schwört anders außer im Namen Allahs, der hat Schirk begangen. Aber wie gehen wir mit dieser Sache um? Jemand, der das aus Unwissenheit tut und schwört, ja, er sagt, ich schwöre bei meiner Mutter, ich habe das und das. Wie kennt das? Der Asl ist, dass es kleiner Schirk ist. Aber wenn er sagt, meine Mutter ist mir genauso wichtig wie Allah, ist Muschrik. Oder er sagt, diese Sache ist mir lieber als Allah, dann ist Muschrik. Einer sagte zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam mal, was Allah will und was Muhammad will, was du willst. So sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, nein, sag nur, was Allah will und dann, was Muhammad will. Und in einer Überlieferung sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hast du mich mit Allah als Teilhaber genommen? Deswegen darf man nicht sagen, zum Beispiel, was Allah will und du. Ja? Oder der Begriff, ich liebe dich über alles. Kennt ihr das? Das ist eine Schirk-Aussage. Über alles, yani über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn derjenige nicht weiß, was er da sagt, er meint, yani, er ist mir lieber als die Leute allgemein, dann ist eine andere Sache. Aber wenn er es meint, wie er es sagt, dann ist das großer Schirk. Dann gibt es die zweite, und das ist der verborgene Schirk. Wie ich euch erklärt habe, jemand, der Augendienerei betreibt, nämlich, dass er eine Tat macht, dass die Leute ihn loben oder von ihm hören. Aber das passiert nicht ständig, sondern das passiert. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das meiste, was ich für euch oder das am meisten, was ich für euch befürchte, ist der kleine Schirk. Und sie sagten, was ist der kleine Schirk? Er sagte, das ist Ar-Riya, nämlich der Augendienerei, und As-Sum'a ist die Berühmtheit, dass man hört. Das ist bei Ahmad mit einem authentischen und mit einem Sanad, der Hassan ist. Und gemeint ist hier nicht die, was ich euch schon gesagt habe, die große Augendienerei, sondern er betet und fastet und macht nur für die Menschen, weil das ist ein Muschrik. Sondern ab und zu passiert, dass mit seiner Niyya anderes vermischt wird. Versteht ihr? طيب. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Schirk in dieser Umma ist verborgener oder undeutlicher als eine Ameise, die schwarz ist, auf einem schwarzen Stein in einer dunklen Nacht. Subhanallah. Na, und er sagt, und die Büße davon ist, dass man sagt, Allahumma inni a'udhu bika an ushrik bika shay'an wa ana a'lam. Wallah, ich suche Zuflucht bei dir, dass ich dir was beigesell, und ich weiß, wa astaghfiruka min al-dhanb alladhi la a'lam. Und ich bitte dich von der Sünde, von der ich nicht weiß. Das ist bei Bukhari in seinem Adab al-Mufrad. Okay? Danach wird bei Nawaqid al-Islam noch eingehen, welche Arten es gibt vom großen Schirk. Es gibt ja Schirk Ta'a zum Beispiel in der Gehorsamkeit und anderen Sachen. Die Bedingungen von La ilaha illallah. Erstens, das Wissen, und damit ist gemeint die Bedeutung von La ilaha illallah und seine Negierung und seine Bestätigung, nämlich die zwei Säulen, der Kufr in den Tagut und der Iman in Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, was ist das Wissen? Wie wird das Wissen nach der Scharia definiert? Dass man eine Sache genau so versteht, wie sie gemeint ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fa'lam, wisse, dass es keinen Ilah gibt außer Allah, und bitte um Vergebung. Wisse, fa'lam, ist eine Befehlsform, und wenn eine Befehlsform kommt im Koran oder in der Sunna, dann ist es erstens eine Pflicht, es deutet auf seine Pflicht. Allah sagt, wisse, du sollst Wissen haben von was? Von La ilaha illallah. Seine Bedeutung, seine Säulen und seine Negierung und seine, ja, das. Und dann bitte Allah um Vergebung. Das Wissen kommt vor Tat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Und diejenigen, die mit Wahrheit bestätigen, und sie wissen, man kann nur bezeugen mit Wissen. Das andere ist keine Bezeugung, sondern Allah musta'an. Al-Haq, sagen die Ulama, ist La ilaha illallah, die Wahrheit. Wahum ya'lamun, dass sie wissen, bedeutet, sie wissen in ihren Herzen und haben das verinnerlicht, kennen ihre Wirklichkeit und sprechen es auch aus mit den Zungen. Denn derjenige, der sagt La ilaha illallah und er hat keine Ahnung, was es bedeutet, wird es ihm was nützen? Es wird ihm nichts nützen. Und von der Sunna sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Und wer stirbt und er weiß, was La ilaha illallah bedeutet, er tritt ein ins Paradies. Und damit verstehen wir, der keine Ahnung hat von La ilaha illallah, er wird nicht al-jannah gehen. Reicht es nur Wissen zu haben? Nein, auch das zu tun, was diese Kalima, was La ilaha illallah mit sich bringt. Und er sagt, La ilaha illallah hat zwei Säulen. An-Nafi wal-Ithbat. An-Nafi ist La ilaha, und das bedeutet, dass du alles, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, ablehnst und falsch siehst. Wa illallah ist der Ithbat, die Bestätigung, dass du bestätigst, dass Allah der einzige Ilah ist und das Recht hat, angebetet zu werden. Und ihn alleine alle Ibadat gebühren. Wie wir gesagt haben, der Negierung der falschen Götter und die Ibadat zu ihnen. Na'am. Das eine kann nicht ohne das andere bestehen. Und ihr seht, immer wird die Negierung vor der Bestätigung gebracht, weil es bringt nichts zu bestätigen und man hat die Negierung. طيب. Was bedeutet La ilaha illallah? La ilaha illallah bedeutet, keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah Azza wa Jalla einzig und alleine. طيب. Und dass man ihn subhanahu wa ta'ala als den einzigen wahren Ilah sieht und ihm einzig und alleine die Ibadah zuschreibt und überzeugt ist, dass er einzig und alleine das Recht hat, angebetet zu werden. Und das, was neben ihm angebetet wird, ist Batil und ist falsch und ist Zulm und man lehnt das ab. Die zweite Bedingung ist Al-Yaqin, die Gewissheit. Und das ist das vollständige Wissen. Das vollständige Wissen, was die Zweifel negiert. Weil wir haben gesagt, das Wissen ist was? Genau, und das auch zu bestätigen und im Herzen davon überzeugt zu sein. Jemand, der La ilaha illallah mit Zweifel sagt, sein La ilaha illallah wird keinen Nutzen bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. So einer ist Kafir. Der Beweis ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich nur die Mu'minin sind diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten den Iman verinnerlicht haben, daraufhin nicht zweifeln. Und das geht. Tayyib, habt ihr verstanden? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer sagt La ilaha illallah, bezeugt La ilaha illallah und ich bin der Gesandte Allahs und er trifft Allah azza wa jal mit diesen zwei und er zweifelt nicht an diese zwei, außer er wird ins Paradies eingehen, das überliefert in Muslim. Die dritte Bedeutung oder die dritte Bedingung ist Al-Ikhlas Wal-Ikhlas ist das Gegenteil von der Schirk. Wal-Ikhlas ist, dass du einzig und alleine Allah Azza wa Jal anbetest. Aufrichtig bist im Tawhid. In allem, deinem Glauben, deinen Aussagen, deinen Taten. Und die Wirklichkeit von Al-Ikhlas ist, dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala mit dem, was du glaubst, mit dem, was du tust, mit dem, was du aussagst, nähern willst. Nur sein Wohlgefallen. Kein Anteil in dem zuschreibst, was, also einen anderen zuschreibst, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis dafür ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ala lillahi ad-din al-khalis. Allah gehört der, die aufrichtige Dien. Und dass wir Allah einzig und alleine aufrichtig sind in dem, was wir glauben, tun und aussagen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und ihnen wurde nichts anderes befohlen, außer Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine, yani aufrichtig ihm im Dien zu sein, des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Menschen, die am meisten oder ja, die meist glücklichsten Menschen bezüglich meiner Fürsprache sind diejenigen, die sagen, La ilaha illallah, mit Ikhlas von ihren Herzen aus. Okay? Das bei Bukhari. Viertens ist As-Sidq, was-Sidq ist die Wahrhaftigkeit, was das Gegenteil von der Lüge ist. Also musst wahrhaftig sein in dem, was du glaubst, aussagst und tust. Ja? Das, was du glaubst und tust, muss mit dem übereinstimmen, was du sagst. Taib, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meinen die Menschen, dass sie gelassen werden, wenn sie sagen, wir glauben und sie werden nicht geprüft. Wir prüfen ja diejenigen vor ihnen, auf dass Allah diejenigen, die wahrhaftig sind, kennt und diejenigen, die Lügner sind. Allah weiß es immer schon. Aber Allah tut uns berichten, ich prüfe euch. Und es reicht nicht nur, dass ihr sagt, ich glaube, ohne dass ich euch nicht prüfe. Und die Sunna, in der Sunna sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, in Bukhari Muslim, es gibt keinen, der bezeugt, dass es keinen Ilah gibt außer Allah. Yani, la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah, wahrhaftig aus seinem Herzen, außer Allah azza wa jal, hat ihm das Zahlenfeuer haram gemacht. Fünftens, die Liebe. Die Liebe zum Tawhid und das, was den Tawhid beinhaltet und die Liebe zu den Leuten des Tawhid. Habt ihr verstanden? Derjenige, der den Tawhid, yani sich dem Tawhid zuschreibt, aber den Tawhid nicht liebt und Ahlul Tawhid, sein Tawhid hat keinen Nutzen. Oder derjenige, der jemanden liebt, genauso wie Allah oder mehr als Allah, das ist ein Mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und es gibt unter den Menschen Leute, die sich neben Allah Azza wa Jal seinesgleichen nehmen. Sie lieben sie, wie man Allah liebt. Doch diejenigen, die glauben, lieben Allah heftiger. Tayyib, der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, wer jemanden so liebt wie Allah oder mehr, ist ein Mushrik. Und die Liebe ist was? Eine Tat des Herzens. Genauso wie das Vertrauen. Na'am. Und von der Sunna sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, drei, wer diese drei Eigenschaften hat, wird die Süße des Imans schmecken. Erstens, dass Allah und seinem Gesandter ihm lieber sind als alle, als die, alles andere. Und dass er den Menschen nur liebt für Allah und dass er es hasst, in den Kufr zurückzukehren, nachdem Allah Azza wa Jalla ihn davon errettet hat. Wie er es hasst, dass er ins Feuer geschmissen wird. Okay? Sechstens, dass man sich unterwirft. Und nicht die Unterwerfung unterlässt. Nicht, das reicht nicht zu sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, und keine Taten folgen. Ja, das ist im Widerspruch, weil er muss das tun, was die Kalima beinhaltet, und das unterlassen, was sie ungültig macht. Und das heißt, dass er sich Allah unterwirft. Und eine der gewaltigsten Unterwerfungen ist das Gebet. Das ist die Praxis des Tawhid. Und die Unterwerfung kann äußerlich oder ist äußerlich und innerlich. Und gemeint ist, dass man sich Allah unterwirft mit dem Tawhid und das, was, Allah, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, indem man ihm folgt, indem man Allah gehorsam ist, in dem, was Allah einem geboten hat und indem man das lässt, was Allah verboten hat und ihm nichts beigesetzt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wer sich Allah unterwirft, mit seinem Gesicht, yani er ist ihn aufrichtig. Und er ist jemand, der Gutes tut, der hat sich an die festeste Handhabe gehalten. Yani das reicht nicht, dass du sagst, ich bin Muslim, ohne zu handeln. Das steht im Widerspruch. Wie das Wort, wenn wir sagen Muslim, dann heißt das, wenn man so übersetzt, ein Ergebener, einer, der sich Allah ergibt. Hat sich jemand, der sagt, ich sage, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und er macht nichts, hat er sich ergeben? Er hat sich nicht ergeben. Schon im Wort. Und das festeste Handhabe ist La ilaha illallah, was sie beinhaltet, zu tun und von dem fern zu bleiben, was dieses ungültig macht. طيب. Siebtens, alles zu akzeptieren und nichts abzulehnen. Ähnelt dem davor. Und das zu akzeptieren bedeutet in der Sprache zufrieden zu sein mit etwas. Yani, dass man zufrieden ist mit etwas. Und hier ist gemeint die Akzeptanz von La ilaha illallah und was sie beinhaltet und auf was sie deutet. Sei es mit dem Herzen, mit der Zunge und allem Körper, also äußerlich oder innerlich. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ulam, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Und wenn zu ihnen gesagt wird la ilaha illallah, dann wurden sie hochmütig. Warum? Sie wollten sich nicht unterwerfen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich dieser Kalima unterwirft, indem man sich Allah natürlich unterwirft mit dem Herz, mit der Zunge, mit den Taten und nichts ablehnt, was Allah azza wa jall gebracht hat und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam uns verkündigt hat. Wer das macht, ist ein Kafir. Wer etwas leugnet von den klaren Sachen, ist ein Kafir. Wie das Gebet, der betet nicht und so weiter. Jeder, der nicht das macht, was Allah ihm befohlen hat, ist einer von den Hochmütigen. Sag, jeder, der nicht betet und nicht beten will, was ist er? Gehört zu den Hochmütigen Kuffars. Und manche Ulema haben auch eine achte Bedingung gemacht, und das ist der Kufr bin Tawud. Aber wir haben ja darüber gesprochen und es wurde ja schon erwähnt bei den Säulen, nämlich diesen zwei Säulen. Na, jetzt kommt ein bisschen ein größeres Thema, nämlich die Nawaqid al-Islam. Gebet ist schon, oder? Okay, wir stoppen hier. Subhanakallah, Muhammadik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam.